pushing that real hip hop up to the front. Ihr Tunden, dies ist echter Rap. Urchandise, dies ist kein Spaß, Mann, ihr Cat seid wack. Und kommt mir nicht mit Rap is back. Für mich war Rap nie weg. Rap ist eine Riesenfotze und ich steck ihn weg. Ich fress euch auf, ihr seid keine Konkurrenz. Ihr seid aus auf mein Titel, ich kann machen, dass ihr Fotzen brennt. Ich meine es ernst, ich bin back to the bones. Ruhrpott's finest Urch, ihr seid Cats, den ich flohen. Und ihr stempelt mich ab, weil ich Battle Rap mach. Kommt zu mir auf die Bühne und ich zeig euch Penner mein Sack. Ihr habt gesehen, wir begraben unsere Feinde bei Beef. Wir dissen euch ein Leben lang, ihr seid peinlich und mies, ihr peinlichen G's. Rhymed und voll Schein und Kies. Mal bin ich euch zu hart, mal findet ihr meine Scheiße zu deep. Doch ihr könnt mir nichts, Optik steht über euch allen. Es gibt kein anderes Label in Deutschland, boom. Egal wie hart ihr seid, egal wie viel Bars ihr rhymt. Ihr verkauft euren Arsch, um in den Chart zu sein. Ich bin reich an Erfahrung, ihr bleibt arm und klein. Ich sag Urch, dies ist dein Game, schlag es ein. Ich höre euch nicht, lass die Fragen sein. Ich geb kein Statement in Interviews, ich grab euch ein. Ich komm vorbei und plötzlich seid ihr brav und klein. Ihr Buddy Boys, wer von euch will Straße sein? Komm! Ich setz mein Tag auf das Biss. Ihr seid Dreck, meine Tracks sind die Crack für die Kids. Komm! Ich schieß euch wie Uzis den Hut weg und mach euch Typen drauf wie Pookie in New Jack. Ihr seid Touris und Bootlegs. Ich bin wie KRS im Blueprint, ihr Goofies seid zu wack. Ich bomb euch Groupies und New Jacks. Chrom und Hitze, Rot Outlines, Rap ist mein Bootcamp. Back to burn, back to